fein los. Jetzt geht's fein los. Jetzt wollen wir Hutzen rocken. Bis bald ne Hutzen socken. Jetzt geht's fein los. Jetzt geht's fein los. Da hupt man auf dem Tisch ne Rocke los. Da sein wir wieder zusammen. Wir haben uns lang nicht mehr getan. Denn zum Feiern gibt's immer einen Grund. Und schon geht's gleich wieder rund. Es musste fesche Musik sein. Und alle Stimme atmet ein. So richtig aufgehutzt muss sein. Alles einmal. Jetzt geht's fein los, jetzt geht's fein los. Da ruft man auf den Tisch, da ruft der Hus. Ja, wir klatschen in der Hemd und meistens finden wir da kein Hemd. Und da springen wir gleich im Takt, dass es Hutzenbankel knackt. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.